Erstes Buch. Achtens. An Celsus Albinovanus. Neuntens. An Claudius Nero. Zehntens. An Fuscus Aristius. Von Briefe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Briefe von Horaz. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Erstes Buch. Achtens. An Celsus Albinovanus. Freude zum Gruß und Heil dem Celsus Albinovanus. Melde, gebetene Muse, dem Freund und Schreiber des Nero. Fragt er nach meinem Ergehn, sprich, viel und Herrliches drohend, leb ich so wenig wohl wie vergnügt. Nicht, weil mir der Hagel etwa die Reben zerschlug und die Hitz annagte den Ölbaum, noch weil fern in Gefilden des Hornviehs Herde mir kranket. Nein, weil minder am Geiste gesund wie am sämtlichen Leibe, nichts anhören noch lernen ich mag, was lindre die Krankheit. An treuratenden Ärzten mich ärgere, zürne den Freunden, dass sie mit ängstlicher Hast mich entziehn absterbender Schlafsucht. Will, was ich schädlich befand, nicht will, was ich achte für heilsam. Tibur in Rom mir ersehn unstet, Rom wieder in Tibur. Auch wie er leb alsdann, wie das Sein er besorg und sich selber, forsche du, wie er gefalle dem Jünglinge, wie der Gesellschaft. Sage der dann ganz wohl, so freue dich erstlich und hierauf denke mir, dieses zur Lehr ihm leis in die Ohren zu flüstern. Wie du das Glück, so werden auch wir dich tragen, o Celsus. Neuntens. An Claudius Nero. Claudius, einzig ist wohl Septimius, welcher bemerkt hat, was ich gelte bei dir. Denn, wann er bittet und nötigt, denke, dass dir ihn zu loben ich wag und empfehle sogar, als würdig für Sinn und Haus des Ehrsames wählenden Nero. Wann er meint, ich habe des näheren Freundes Befugnis, schauet er, was ich vermöge, mit schärferem Blick als ich selber. Viel zwar hab ich gesagt, durch Entschuldigung los mich zu winden, aber ich scheute Verdacht, als gäb ich das meine geringer, hehler der eigenen Hab und Gewalt, dienstfertig allein mir. Also, damit Vorwürfen der größeren Schuld ich entgehe, übt ich der städtischen Stirn auszeichnende Gabe. wohlan denn scheint auf des freundes begehr von der scham abweichen dir löblich zähl ihn den deinigen bei und nimm ihn für wacker und bieder zehntens an fuscus aristius unseren gruß dem fuscus der stadt liebhaber entbieten wir liebhaber der flur hierin wahrhaftig allein nur sehr unähnlicher art im übrigen fast wie verzwillingt brüderlich beide gesinnt was dem mißfällt auch dem andern und gleich nicken wir ja gleich alten vertraulichen tauben du liebst heimisch das nest ich lob anmutiger felder rieselnde bäch und mit moos umgrünete felsen und waldung kurz ich leb als könig und herr seit jenes ich aufgab was ihr dort zum himmel emporhebt lärmenden beifalls mir wie dem pfaffenknecht der entfloh sind fladen verleidet brotes bedarf ich das mehr als kuchen mit honig mir anschlägt wenn uns nach der natur einfach zu leben geziemet und um ein haus zu errichten gesucht muß werden der grund erst sprich hat irgend ein ort vorzug vor der seligen landflur sind wohl mildere winter noch wo ist frischer die luft wo welche des sirius wut abkühlt und des löwen empörung wann von der strahlenden sonne geschoß er ein rasender auffuhr stört den ruhigen schlaf wo weniger neidische sorge weicht an geruch und glanze der grasplan liebischem marmor strebt wohl reineres wasser des markts bleiröhre zu sprengen als das jäh abschüssig entbebt in dem murmelnden bächlein selbst ja zwischen dem marmorgesäul nährt mancher sich waldung und man lobe dein haus das weit hinschaut in die felder treib die natur mit stangen hinaus doch kehrt sie beständig und durchbricht unversehens die schnöde beekelung siegreich keiner der nicht zu vergleichen mit Sidons köstlichem purpur kennerisch weiß ein gewand das aquinums schminke gefälscht hat wird so sicheren schaden empfahn und fühlen so schmerzhaft als wer durchaus nicht kann von der wahrheit scheiden den irrtum wen anlachendes glück zu schwindelnden freuden erhob den senket der wechsel in gram was mit staunen dich füllete legst du ungern ab. flieh großes. Du kannst auch unter dem Halmdach königen leicht an Leben und Königsfreunden voraus sein. Tapferer kämpfte der Hirsch und das Ross vom gemeinsamen Anger jagt er oft, bis zuletzt nach langer Beeiferung sieglos dieses den Menschen um Hilf anfleht und dem Zaume sich darbot. Aber nachdem es vom Feind als trotziger Sieger zurückkam, schüttelt es weder vom Maul das Gebiss noch vom Rücken den Reiter. So, wer vor Armut scheu, was unschätzbarer denn Gold ist, Freiheit willig entbehrt, der träget den Herrn unverrückt fort und bleibt ewig ein Knecht, weil weniges Brauchen ihm fremd war. Wem nicht passt, was er hat, den wird's, wie manchen der Schuh wohl, ist er dem Fuße zu groß, umwerfen, zu klein ihn beklemmen. Froh des beschiedenen Loses, Aristius, lebst du ein Weiser. Auch nicht wirst du den Freund ungewarnt entlassen, wofern mich mehr denn genug anhäufen und nicht aufhören du siehest. Herr ist oder auch Knecht der eingesammelte Pfennig, würdig zu folgen, viel mehr als voran zu tanzen dem Seile. Dies, hier sagt ich dem Schreiber am modernden Tempel Vakunas. Ausgenommen, dass du mir fehletest, übrigens heiter. Ende von Brief 10.